Schritt C, C1. Gymnastik? Darauf habe ich keine Lust. Worauf hast du dann Lust? Auf Schwimmen? Schwimmen? Darauf habe ich auch keine Lust.